Gott ist fantastisch und ich weiß nicht, kam mir gerade so, wir waren im Urlaub und am Meer und da seht ihr immer die Wellen, ja, und es hat mich wieder dran erinnert, was ich vor kurzem da gepredigt habe, ja, diese Wellen, die kamen immer und dann kam die nächste Welle, dann kam die nächste Welle und dann kam wieder die nächste Welle, ja, und das war einfach für mich, wo mich Gott wieder so dran erinnert hat, hey, dein Leben ist wie so bei den Wellen, ja, wie so am Meer, ja, Gunst nach Gunst, ja, Segen nach Segen, ja, das war für mich dann nochmal so anschaulich nochmal, ja, wo Gott mir einfach nochmal so ganz gezeigt hat, hey, du lebst in der Gunst, du lebst im Segen, ja, wenn eine Welle aufgehört hat, kommt die nächste Welle, ja, und wir haben ab und zu, haben wir noch so die Denkweise, da kommt Schlechtes über Schlechtes, ja, und dann kommt wieder was Schlechtes, da kommt wieder was Schlechtes, vielleicht ist mal was Kleines Gutes dabei. Nein, bei Gott, Gottes Wort sagt, ja, Gunst nach Gunst, ja, Segen nach Segen, ja, das ist unser Leben, was Gott uns gegeben hat und da dürfen wir wirklich drauf schauen, also wenn du vielleicht noch immer wieder bei dir selber vielleicht die Erwartungshaltung hast, da, jetzt kam mal was Gutes, jetzt kommen wieder 10 schlechte Sachen, ja, weil jetzt habe ich mal wieder was Gutes erlebt, nein, ja, tu es einfach heute Morgen weg und sag, hey, ich lebe in der Gunst. Ich lebe im Segen. Ja, ich lebe in der Gnade. Gnade über Gnade. Gunst über Gunst. Segen über Segen. Genau, ist aber heute gar nicht mein Thema. Kam mir aber gerade so. Musste ich einfach nochmal loswerden. Mein Thema ist heute eigentlich, geistlich erwachsen zu werden. Ja, also geistlich wachsen, geistlich erwachsen zu werden. Und jeder von uns, also ich glaube wirklich jeder von uns, der hier in die Welt reingekommen ist, ja, hat als Baby gestartet. Ja, vielleicht streckt der ein oder andere, der vielleicht schon erwachsen auf die Welt gekommen ist, dann können wir uns nachher kurz austauschen. Aber ich glaube, jeder hier und auch am Livestream ist als Baby auf die Welt gekommen. Wenn du als Baby auf die Welt gekommen bist, ja, dann hat keiner gesagt, also ich glaube zumindest nicht, dass ein Arzt gesagt hat, oh, da ist ein Außerirdischer gekommen, ja, oh, da ist irgendwas gekommen, was ich gar nicht kenne, sondern wenn du als Baby auf die Welt gekommen bist, ja, dann bist du schon voll als menschliches Wesen hier auf diese Welt gekommen. Ja, Baby, menschliches Wesen. Ja. Ab diesem Zeitpunkt fing es dann für dich an, für mich auch, ja, zu wachsen, ja, bei dem einen ist es mehr, ja, bei dem anderen ist es ein bisschen weniger, also körperlich gesehen, ja, gibt noch mehr Wachstum, aber ja, egal, gehe ich jetzt nicht weiter drauf, müssen wir jetzt nicht vertiefen, genau, also, ab diesem Zeitpunkt fing es auf jeden Fall an, Wachstum, ja, ich meine jetzt nicht gerade, also auch, wie gesagt, das körperliche Wachstum, aber auch Training. Ja, also mentale Wachstum letztendlich. Ja, du lernst Sachen immer mehr und mehr, du machst dich mit deiner Umwelt vertraut und so weiter und so fort. Der Punkt ist, dadurch, dass du Sachen gelernt hast, wurdest du nicht menschlicher deswegen. Ja, also hat keiner gesagt, am Anfang warst du, keine Ahnung, ein Frosch, ja, und dann dadurch, dass du Sachen gelernt hast, in der Schule warst, bist du menschlicher geworden. Nein, also behauptet ja keiner, ja, sondern du bist letztendlich reifer geworden, also solltest du zumindest, setz dich mal voraus, genau. Genau, also und umso mehr du reifer wurdest, desto mehr hat das Verständnis auch zugenommen, desto mehr Weisheit von dieser Welt hast du auch angenommen, desto mehr hast du ja das, was Menschen so tun, halt auch getan. Ja. In geistlicher Hinsicht ist es letztendlich das Gleiche. Ja. Wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann bist du wiedergeboren worden. Dein Geist ist in dem Moment wiedergeboren. Und auch da ist es so, du wurdest nicht aus einem vergänglichen Samen, sondern aus einem unvergänglichen Samen, dem Wort Gottes geboren. Du wurdest aus Gott letztendlich geboren und das heißt, dein Geist ist göttlich, weil du aus Gott geboren wurdest. Das heißt, du kannst nicht in deinem Laufe des Lebens jetzt als Christ, kannst du nicht göttlicher werden, sondern du bist es einfach. Du bist es einfach. Du bist aus dem Samen Gottes geboren worden, wiedergeboren, dein Geist ist wiedergeboren und er ist göttlich. Von göttlicher Natur. Heißt jetzt nicht, betone ich immer wieder, heißt jetzt nicht, dass du Gott bist, dass du über Gott bist. Nein, wir hatten es vorher schon, ja, wo Valerie gesagt hat, ja, der eine ist derjenige, der Ton, ja, und der andere ist der, der das formt, ja. Also der Ton gibt jetzt nicht den Ton an. Ja, Wortspiel. Sondern der Töpfer letztendlich gibt an, was aus dem Ton geschieht oder was draus wird, ja. Und so ist es bei uns auch. Aber trotz allem bist du von göttlicher Natur. Ja, und du wirst nicht mehr göttlicher, indem du irgendwas tust, sondern du bist es einfach, weil du aus Gott geboren bist. Beziehungsweise geboren wurdest. Das heißt auch, du funktionierst letztendlich auch wie er in deinem Geist. Ja? Du hast die Möglichkeiten Gottes in deinem Geist. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Genau. In Johannes 14, Vers 12 heißt es, dass wir die gleichen, ja sogar noch die größeren Werke tun können als Jesus. Ja, wir besitzen die göttliche Natur in uns, so dass wir die gleichen Möglichkeiten haben, sogar noch die größere Möglichkeiten haben, wie Jesus, wie er hier auf der Erde gewandelt ist. Und da möchte ich euch heute Morgen ermutigen, da wirklich reinzuwachsen, und ich ermutige mich auch da selber, einfach auch mal ein bisschen über unseren Tellerrand hinauszusehen. Ja? Immer wenn wir bei Jesus lesen, was Jesus alles gemacht hat, sagen wir, ja klar, hey, das war Jesus, ist doch klar, er ist Gottes Sohn, er war hier auf der Welt, der ist da durchgegangen, ja, und er hat da die Wunder getan, eins nach dem anderen, ja, da gab es nichts, was er nicht tun konnte. Ja, es war halt Jesus. Nein, Jesus lebt heute in dir und in mir. Der Größere ist in dir. Wir haben die gleichen Möglichkeiten. Wir haben das Gleiche, die gleiche Aufgabe letztendlich wie Jesus hier auf dieser Welt, nämlich Zeichen und Wunder zu tun, den Himmel hier auf die Erde zu bringen, die Liebe Gottes hier auszugießen, hier auf diese Welt. Ja, mit den Möglichkeiten, die Jesus hatte, weil der Heilige Geist lebt in uns. Er lebt in uns. Und deswegen sollten wir nicht immer sagen, hey, ja, es war halt Jesus. Nein, wir sind an seiner Statt hier. Jesus lebt in uns. Er hat sich vervielfältigt. In jedem Einzelnen von uns auf der ganzen Welt, in jedem einzelnen Christen lebt Jesus. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist, ihn durch uns leben zu lassen. Weil aus uns heraus wird schwierig, Wunder zu tun. Aus uns heraus wird schwierig, die Liebe weiterzugeben. Aus uns heraus wird schwierig, den Himmel auf die Erde zu bringen. Aber wenn wir ihn mal endlich ans Steuerrad lassen, wenn wir ihn mal endlich machen lassen, ja, dann funktioniert es auch. Dann sehen wir auch die Resultate, die wir in der Bibel lesen, die auch Jesus hatte. Ja, und da möchte ich uns heute Morgen ermutigen, dorthin zu kommen. Genau. Wisst ihr, wenn wir wiedergeboren wurden, ja, ihr wisst es wahrscheinlich auf jeden Fall, ne, ist unser Geist wiedergeboren. Ja? Unser Körper, unsere Seele, die tun sich da noch ein bisschen schwer immer am Anfang. Vielleicht hast du auch bei deiner Wiedergeburt schon Heilung erlebt, dann ist es auch super. Ja, dann hat dein Körper sogar was mitbekommen von der Wiedergeburt. Bloß unsere Seele, die ist doch so verankert in der Weisheit dieser Welt. Die ist noch so verankert, was du in der Schule gelernt hast, was du so alles hörst und siehst und so weiter und so fort. Und diese Seele, die muss lernen, wie das Geistliche funktioniert. Die muss lernen, was es heißt, eine neue Schöpfung zu sein. Die muss lernen, nicht das Leben zu leben, was ein normaler Mensch lebt. Ja, du bist kein normaler Mensch mehr. Sondern die muss leben und sagen, wow, hey, da gibt es ja was Größeres. Ja, da gibt es ja was, ja, was ich vielleicht noch gar nicht wusste. Und das ist letztendlich die neue Schöpfung. Was wir brauchen, ja, ist eine Verschiebung von unserem äußeren Menschen zu deinem inneren Menschen, deinem Geist, der, wer du wirklich bist, da, wo alles vorhanden ist, ja. Deinem wirklichen Ich, ja. Genau. Wir haben gelernt, und es ist gut so, ja, in dieser Welt zu agieren mit unseren fünf Sinnen, ja. Wir hören, wir schmecken, wir riechen, wir können uns tasten, ja, wir fühlen und so weiter, wir sehen und so weiter. Das ist gut, um sich hier zu orientieren. Aber viel wichtiger ist es, unsere geistlichen Sinne weiter auszuprägen. Ja? Weil im Geist ist der Sieg, nicht hier auf dieser Welt. Im Geist ist dein Sieg, im Geist ist dein Erfolg, nicht hier auf dieser Welt, nicht im Weltlichen. Das Geistliche steht letztendlich über dem Natürlichen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Und das reicht auch nicht zu wissen, sondern das muss wirklich tief rein. Ja? Wir führen unsere Kämpfe oft noch im Weltlichen. Wow, der kam uns blöd, also geben wir eine blöde Antwort. Ja, oder der kam uns blöd und wir sind eingeschnappt. Oder der kam uns blöd und wir sind verbittert auf einmal. Der hat uns irgendwas Schlimmes getan, ja, irgendjemand hat uns was Schlimmes getan und wir sind verbittert. Das ist weltlich. Ja, so agieren Menschen. Du agierst aus dem Gefühl heraus, du agierst aus deinen Sinnen heraus, ja. Du agierst vielleicht auch mit dem Wissen von dieser Welt. Aber damit gewinnst du nichts. Ja, damit hast du vielleicht kurzfristigen Erfolg. Wir sehen es, ja, also es gibt ja auch erfolgreiche Menschen, die keine Christen sind, hier auf dieser Welt. Die gibt es, die sind okay, alles gut. Ich gönn's denen ja auch, ja, aber was sie nicht sind, sie sind nicht glücklich und sie haben keinen tiefen Frieden in sich. Und damit sind sie nicht erfolgreich. Sorry. Ja, und ich glaube nicht, dass derjenige, der die meisten Milliarden hat, am Schluss vor Jesus steht und Jesus sagt, hey, super, dass du die vielen Milliarden hast und deswegen kommst du jetzt in den Himmel. Nein, du kannst dir den Himmel nicht erkaufen. Es geht nicht. Und damit ist dein Leben nicht erfolgreich. Dein Leben ist nur erfolgreich oder dein Leben macht nur Sinn, wenn du den Auftrag erfüllst, den Jesus dir gegeben hat. Dann macht dein Leben Sinn, ja. Und dein Leben letztendlich ist nur geprägt, wenn du so, ja, wie soll ich sagen, eine innerliche Ruhe hast, ja. Wenn du sagst, wow, ich habe so einen Frieden in mir, ja. Ich habe das, was ich brauche, Jesus in mir. Ich habe eine Zufriedenheit in mir. Und deswegen, also heißt es, wann bist du denn oder ja, wann kannst du sagen, dass du erfolgreich wirklich bist, ja? Es ist dann, wenn du diesen Weg gehst, den Jesus wie gesagt für dich geplant hat. Und letztendlich ist es so, wenn du diesen Weg gehst, den Jesus für dich geplant hat, wenn du nicht auf dieses Weltliche schaust, sondern auf das Geistliche schaust, ja, dann sagt die Bibel, bist du mehr als ein Überwinder. Du hast überwunden durch Jesus. Du bist Sieger in ihm. Ja. Und die Welt an sich ist erschaffen aus Gott heraus. Also das ganze Weltall ist erschaffen aus Gott heraus. Alles ist durch ihn und Gott ist Geist. Und deswegen ist das Geistliche immer über dem Natürlichen. Geist hat Materie erschaffen. Geist hat Leben erschaffen. Aus Geist kommt alles. Ja. Und jetzt kannst du sagen, ja, in dieser Welt ist so viel Weisheit. Die wissen alles mit KI und keine Ahnung. Du kannst jetzt, was weiß ich, alles fragen. Ist alles super gut. Und trotzdem ist es die Weisheit dieser Welt. Und diese Weisheit dieser Welt wird niemals die Weisheit des Geistlichen übersteigen, weil alles vom Geistlichen her kommt. Das heißt, wenn du erfolgreich in deinem Leben sein möchtest, ja, dann sage ich jetzt bewusst, musst du immer ins Geistliche gehen. Immer. Wenn du den Sieg haben möchtest über deine Umstände, funktioniert es nur im Geistlichen. Du wirst es nicht schaffen, diesen Sieg hier auf dieser Welt zu bekommen. Das geht nicht. Ja, das wird nicht funktionieren. Deswegen heißt es auch im Wort, ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn du gegen andere Menschen kämpfst. Dann stehen tausend andere auf, gegen die du wieder kämpfen kannst, ja? Und wenn du den einen, wenn du das eine da einen Durchbruch hast, ja, dann stehen zehn andere auf, die das Gleiche, die dich triggern, ja? Kennt ihr das? Na, jeder hat so seine Punkte, wo du getriggert wirst, ja? Oder wo du es vielleicht, ja, wo Jesus einfach noch mehr rein muss, sage ich mal, wo Veränderung da ist, ja? Wenn du einen Triggerpunkt mal weg hast, beziehungsweise eine Person, die dich ständig triggert, wenn du die mal weg hast, stehen fünf andere auf, die dich triggern. Ja? Kennt ihr das? Deswegen ist es einfach, okay, ich sehe Zustimmung. Deswegen ist es nicht so, oder kämpfst du nicht gegen die Person? Es ist fatal, gegen die Person zu kämpfen. Da kannst du nur verlieren. Du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, gegen diese Person zu kämpfen. Und das machen viele Menschen. Und am Ende ihres Lebens sind sie voller Bitterkeit und ausgelaugt und kraftlos und haben letztendlich nur eins getan. Gegen Menschen gekämpft. Wenn du den wirklichen Sieg haben möchtest, dann musst du eins höher, und zwar ins Geistliche. Ja, du musst ins Geistliche. Was ist das Geistliche? Ja, es gibt letztendlich drei Ebenen. Es gibt die weltliche Ebene, ja, dann gibt es die geistliche Ebene, da ist auch der Teufel unterwegs, und dann gibt es aber die göttliche Ebene, die über allem steht. Gott hat ja letztendlich auch den Teufel erschaffen. Ja, damals war er noch der Engel. Ja, er ist dann leider, hat er gedacht, er wäre Gott. Ja, und ist dann einen anderen Weg gegangen. Ja, aber aus Gott kommt alles. Deswegen, wir haben Zugang zum Allerhöchsten. Wir haben Zugang zur größten Quelle, die es überhaupt gibt. Es gibt nichts Höheres wie Gott. Es gibt nichts darüber. Ja, es gibt überhaupt nichts darüber. Du hast Zugang. Du sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen. Du hast freien Zugang bekommen durch Jesus. Der Vorhang ist zerrissen. Ja, er hat dich hochgenommen. Ja, zur Rechten des Vaters. Du bist ein Himmelsbürger. Du gehörst. Du bist ein Kind Gottes. Du hast Zugang. Du hast Zugang, du musst ihn aber nutzen. Ja, du musst ihn wirklich nutzen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da fängt geistliches Wachstum an. Um das zu nutzen, was dir zur Verfügung steht, musst du erstmal wissen, was dir zur Verfügung steht. Das heißt, in der Bibel lesen wäre mal nicht schlecht. Das Wort Gottes zu hören wäre mal nicht schlecht, um überhaupt zu wissen, was dir gehört. Aber damit hört es nicht auf. Weil wenn du es weißt, schon mal gut, ja, aber dir nützt es nichts, ja, wenn du als Baby weißt, dass du irgendwo du siehst, ne, weiß ich nicht, ich kann mich jetzt nicht mehr zurückversetzen, so richtig, oder daran erinnern, ja, aber wenn du weißt, hey, du siehst die anderen laufen, ja, dann nützt dir nichts, wenn du liegen bleibst und denkst, irgendwann kann ich schon mal laufen. Ja, dann wirst du nie laufen, sondern du musst es dann auch tun. Das Baby fängt an, ja, in einem gewissen Alter dann aufzustehen, hinzufallen. Ja, das geht eine Weile, manchmal geht es dann ein paar Schritte weiter, ja, nach drei Schritten fliegt es dann wieder hin, steht wieder auf und so weiter und so fort. Ja, ich meine, so ein Baby wirst du auch nicht einsetzen in irgendeiner, was weiß ich, Hightech-Firma, heute machen es alles Roboter, ja, aber wo so filigrane Handarbeit notwendig ist, ja, wird das Baby jetzt auch nicht so das hinkriegen, ja. Aber umso mehr es übst, desto mehr du erwachsener wirst, sage ich mal, umso mehr du dich physikalisch ja ausbildest, letztendlich, ja, desto mehr bekommst du hin. Aber geistlich ist es genau das Gleiche. Wenn du dich nie mit dem Wort Gottes beschäftigst, wenn du nie Täter des Wortes bist, wenn du es nie tust, wenn du nie da reingehst, ja, dann wird es einfach nichts. Du musst es tun, du musst es üben, du darfst Fehler machen, ja. Und selbst wenn du den größten Fehler da dabei machst, sagt Gott, hey, ist egal, ich lasse daraus noch so was Gutes entstehen, ja. Aber du musst es anfangen zu tun, sonst wirst du nicht wachsen. Du musst das Wort Gottes nehmen, Hunger danach haben. Du musst es in dich, ja, wie so ein Schwamm musst du es aufnehmen, ja. Du musst es aussprechen, du musst sagen, ja, das bin ich, ja, das gehört mir. Das heißt, einen Schritt höher zu gehen, ins Geistliche zu gehen. Ja? Wenn dir einer doof kommt und dich beleidigt, dann muss innen drin in dir schon mal losgehen, ich bin ein Gott, Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Gott liebt mich. Was möchte die Person von mir jetzt? Warum beschimpft sie mich? Egal, ich segne sie. Ja? Ich lasse die Liebe fließen. Das ist wirkliches, das hat was mit geistlicher Reife zu tun. Ja? Und ich sage nicht, dass ich perfekt da drin bin. Ja? Ganz und gar nicht. wenn mal wieder ein Auto vor mir fährt oder irgendwas. Aber was ich sagen möchte, da müssen wir reinkommen, da müssen wir mehr reingehen in dieses Ganze. Ja? Wenn wir uns mit den ganzen Nebenkriegsschauplätzen, wo der Teufel versucht, uns abzuhalten, ja, wenn wir uns damit beschäftigen, ja, dann biegen wir irgendwie mal falsch ab und wundern uns, warum Sachen wieder nicht funktionieren. Deswegen, ganz, ganz, ganz wichtig, die Ebene, die geistliche Ebene, da ist es, wo du den Sieg hast. Da ist es, wo alles vollbracht ist. Sobald du immer in der weltlichen Ebene bist, ja, dann kriegst du das, was die Welt zu bieten hat. Und was hat die Welt zu bieten? Tod, Verfall, Mangel, Leid, Krieg, Lieblosigkeit, Dunkelheit, Finsternis, ja. Das hat die Welt zu bieten. Das ist es, was die Welt zu bieten hat. Wenn du das möchtest, bleib da. Wenn du was anderes möchtest, geh höher. Ja, geh höher. Gut, unsere Aufgabe ist es, wie im Weltlichen, auch im Geistlichen heranzuwachsen. Ja, immer mehr auf Gottes Wort zu schauen und immer weniger auf unsere Sinne zu schauen. Und das ist für unsere Seele nicht so toll. Ja, also genau, überhaupt nicht so toll. Aber wir müssen es tun. Ja, das ist, Gott hat uns eigentlich so einfach gemacht. Da, ja, ich weiß gar nicht, nee, ich sag's nicht, egal. Aber Gott hat es uns ganz einfach gemacht. Ja, du kannst immer das, was du im Weltlichen hast, kannst du auch im Geistlichen vergleichen. Ich meine, früher, ja, als wenn du jetzt dir vorstellst, früher, wo es noch die ganzen Könige und so weiter gab, ja, wenn da das Kind geboren wurde, ja, vom König, ja, dann war das schon ein Prinz letztendlich, ja. Das Baby konnte noch gar nichts, aber es hatte schon eine Stellung. Es hatte schon eine richtige Stellung, ja. Und das Baby konnte davon ausgehen, dass es irgendwann König wird. Außer er wurde gestürzt, der andere, aber davon gehen wir mal nicht aus, ja. Aber der König, das Baby musste lernen, auch ein König zu sein. Es wurde erzogen dorthin. Es wurde gebrieft dorthin. Es hat Fähigkeiten erlernt, die für einen König einfach wichtig sind. Es hat auch gelernt, was ihm gehört. Ja? Also so ein Königssohn wusste letztendlich, wie groß sein Reich war, welche Untertanen und so weiter und so fort. Ja? Es war alles da. Es hat es gewusst. Aber als Baby hat es jetzt nicht angefangen zu regieren und zu machen und zu tun, sondern es hat einfach eine Ausbildung gebraucht. Ja. So als Baby war es sogar noch schlimmer, es war immer noch auf die Hilfe angewiesen von den anderen Menschen. Ja. Aber so ist es im Geistlichen letztendlich auch. Dir gehört alles, alles gehört euch, steht im Wort. Alles gehört euch. Ja. Du bist Miterbe mit Jesus. Ja, du bist ein König, du bist ein Priester. Aber es bedarf trotzdem geistliches Wachstum, um in diese Fülle hineinzukommen, ja, um dieses göttliche Leben in unserem Leben zu manifestieren. Und umso geistlich reifer du letztendlich auch bist, ja, umso effektiver kannst du auch den Plan Gottes in deinem Leben umsetzen. Beziehungsweise erfüllt es sich. Ja. Und dann ist es nicht mehr deine Kraft, deine Bemühungen, sondern es kommt aus der Quelle heraus, aus seiner Quelle. Ja, es sprudelt durch uns durch und geht rein. In Epheser 4, 13 bis 14 heißt es, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umhertreiben lassen und die Wellen hin und her und durch die Wellen hin und her geworfen werden. Gott möchte, dass wir zu mündigen Christen heranreifen, in die ganze Fülle hineinkommen, die Jesus für uns vorbereitet hat. Ja, die ganze Schöpfung wartet letztendlich darauf. So heißt es in der Bibel, dass wir aufstehen, dass wir das erkennen, ja, dass wir in diese Fülle hineinkommen, die Jesus für uns letztendlich hat. Ja, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, heißt es dort, die sich einfach mal links und rechts, ja, herfallen lassen. Und ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, ja, von uns allen, und ich nehme mich da auch wieder nicht aus, ja, wenn Herausforderungen kommen, wie oft sind wir dran, ja, und sagen, oh ja, da kommt eine Welle, da kommt was. Oh, stimmt das Wort Gottes überhaupt? Oh, warum trifft es mich schon wieder? Oh, was für eine Herausforderung. Oh, wie soll ich das schaffen? Oh, wie schlecht geht es mir? Oh nein, wie soll ich das hinkriegen? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ob es jetzt Symptome sind im Körper, ob es finanzielle Herausforderungen sind oder was auch immer, ja, da kommt eine Herausforderung und die Herausforderung wirft uns erstmal, ich sage jetzt nicht um, aber sie wirft uns mal ganz weit nach links oder ganz weit nach rechts. Ja, vielleicht seid ihr schon weiter, dann betrifft es euch nicht mehr. Ich bin noch im Wachstum, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, weil die Herausforderungen werden ja dann auch teilweise immer mal wieder größer. Ja, und aber Gott möchte das nicht. Gott möchte es nicht. Gott möchte, dass wir zu vollen, ja, mündigen Christen sind. Ja, wo Jesus Herausforderungen hatte, der bleibt trotzdem stehen. Der ist trotzdem standhaft geblieben und hat einfach zu den Herausforderungen gesprochen. Und die Herausforderungen sind nach links oder rechts gewichen. Nicht Jesus ist nach links oder rechts gewichen, sondern die Herausforderungen müssen nach links und rechts gehen. Ja, und so ist es auch in deinem und in meinem Leben. Ja, das ist ein ganz anderer Standpunkt. Und so sollten wir anfangen, durchs Leben zu gehen. Wir sollten anfangen, durchs Leben zu gehen, wenn eine Herausforderung vor dir ist. Nicht, dass du links oder rechts abweichst, sondern dass die Herausforderung nach links oder nach rechts gehst und du weiter geradeaus gehst auf deinem Weg. Das ist das, was Gott möchte. Weil jede Herausforderung letztendlich, die kommt, ist nicht von Gott, sondern ist letztendlich vom Teufel. Ja, er möchte dich ablenken. Er möchte dir Symptome reinsetzen. Er möchte dir Mangel reinsetzen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht dein Leben. Das ist nicht dein Leben. Dein Leben, ja, ist ein anderes Leben. Dein Leben ist das Jesus-Leben. Jesus lebt in dir. Und da möchte uns Gott haben, dass wir zu mündigen Christen heranreifen. Weil nur dann können wir die Herrlichkeit in die Welt reinbringen. Nur dann sieht die Welt, oh, die sind irgendwie anders. Ja, da ist irgendwie was anderes. Bei Jesus haben sie gesehen, ja, da ist irgendwie was anderes bei Jesus. Der hatte ja Macht, der hatte ja Autorität, der hat ja den bösen Geistern einfach geboten und die sind einfach gegangen. Der hat ja einfach den Kranken die Hände aufgelegt und die wurden auf einmal gesund. Der hat einfach den Sturm geboten, ja, und der Sturm hat aufgehört. Der ist einfach übers Wasser gegangen. Ja, das ist das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und da dürfen wir hineinwachsen. Ja, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann stehen wir auf und gehen wieder weiter. Wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, stehen wir auf und gehen wir weiter. Wenn es beim dritten Mal nicht klappt, machen wir das Gleiche. Aber wir verlieren niemals den Glauben daran, dass es nicht funktionieren könnte. Es funktioniert, weil es das Wort Gottes ist und weil es höher ist als alles andere. Das Baby, du bist der beste Beweis, dass es funktioniert. Das Baby hat nie daran gezweifelt, du hast nie daran gezweifelt, dass du nicht laufen könntest. Und du läufst heute, obwohl du 1000 Mal wahrscheinlich hingefallen bist und dir, was weiß ich, wie viele blaue Flecken geholt hast. Ja, aber du läufst heute. Wir tun uns nur so schwer im Geistlichen und sagen, oh nee, das funktioniert ja nicht. Ja, oh nee, da müssen wir Abstriche machen. Viele Gemeinden heute machen Abstriche und sagen, nee, das ist zu gefährlich. Kranke zu heilen, das können wir nicht tun, das ist zu gefährlich. Ja, was ist, wenn es nicht klappt? Da muss ich dir sagen, hey, was ist, wenn es nicht klappt, wenn du nicht aufstehst und nicht gehst? Ja, weil dann wärst du heute niemals da würdest du heute niemals umhergehen. Es war auch gefährlich, laufen zu lernen. Ja. Nein, aber theologisch, geistlich machen wir immer Mods den Ding draus. Ja, und müssen diskutieren und müssen keine Ahnung was alles machen, müssen das studieren, was das Wort Gottes sagt im tieferen Sinne. Er könnte ja nicht so das gemeint haben, ja. Hey, er hat so gemeint. Er hat so gemeint, dass wir zur Fülle gelangen können. Er hat so gemeint, dass wir an Jesus statt hier sind. Er hat so gemeint, dass wir die Kranken die Hände auflegen sollen und sie werden gesund. Er hat es einfach so gemeint. Genau, er hat so gemeint. In 1. Petrus 2, Vers 2 heißt es noch, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Geistlich zu wachsen, ich habe es vorher schon erwähnt, Wort Gottes. Geistlich zu wachsen ist auch der Hunger nach dem Wort Gottes. Ja, so ein Kind ist begierig nach Nahrung. Genauso sollten wir auch begierig nach geistlicher Nahrung sein, nach dem Wort Gottes. Ja, wenn du das nicht bist, ich setze frei in Jesu Namen, dass da wirklich Hunger reinkommt in uns. Hunger reinkommt, auch am Livestream. Ich habe das auch so, Hunger auch am Livestream, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich begierig sind nach deinem Wort, nach dieser geistlichen Nahrung. Ja, ich habe das einfach auch für heute Morgen so auf dem Herzen. Die viele Christen, ja nicht alle, ich glaube, da ist wirklich eine Bewegung, aber viele Christen sind in ihrer Komfortzone, ja, und oh ja, und begierig, und Hunger ist irgendwie was anderes. Aber ich danke dir, Herr, wirklich für neues Feuer, Herr. Ich danke dir, Herr, wirklich für eine neue Begierde deines Wortes, Herr, wo wir wirklich zehren, uns aufschwemmen oder uns alles reinziehen, was du hast für uns, Herr. Ich danke dir da dafür, für neuen Hunger, Herr. Halleluja. Und da ist es auch ganz wichtig, das Richtige, das, was ich gerade gesagt habe, das Richtige zu nehmen, ja. Du darfst das Wort so nehmen, wie es ist. Ja? Du musst keine Theologie draus machen. Du musst auch nicht Theologie studieren dafür. Du darfst das Wort Gottes lesen. Ja, und wenn da drin steht, durch seine Wunden bist du geheilt, dann ist es eine Wahrheit, die über dem Weltlichen steht, die ist einfach höher. Und du darfst für dich entscheiden, ob du das annimmst oder ob du es nicht annimmst für dich. Ja, du darfst entscheiden, wenn das drin ist, dass Jesus dein Versorger ist, dann darfst du dich entscheiden, ob du dich auf die weltliche Ebene begibst, dein Bankkonto anguckst und nicht weißt, wie du es schaffen sollst, oder du kannst die Ebene höher gehen und sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß eins, in deinem Wort steht, dass du mein Versorger bist, dass du jeden Mangel austilgst in meinem Leben, und ich lade dich jetzt ein, Herr Jesus, übernimm du das Steuerrad, übernimm du meine Finanzen, übernimm du meinen Job, übernimm du, keine Ahnung, was auch immer, setz es für dich ein. Aber das ist eine Ebene höher, beziehungsweise an die höchste Ebene zu gehen. Jesus einzuladen, ihn übernehmen zu lassen und nicht selber alles zu tun, zu machen und aus seiner Kraft heraus. Und deswegen ist es so wichtig, das Richtige zu hören. Es ist so, so, so, so, so, so wichtig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wichtig es ist. Ja, also ich weiß nicht, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, glaube ich, aber wo wir eine neue Gemeinde einfach auch gesucht haben. Wir waren in vielen anderen Gemeinden. Und ja, ihr wisst es, ich war zu dem Zeitpunkt mit Krebs und finanziellen Herausforderungen und so weiter. Ich bin da reingegangen und habe gehört, du musst es haben. Ja, ich habe Lobpreislieder gehört, wo gesungen wurde, ah, es ist irgendwie ja dein Päckchen, wo du tragen musst, ja, und Jesus ist da vorangegangen und du musst auch dein Kreuz tragen mit allem, was da dazugehört und so weiter. Ich sag euch, ich bin rausgegangen, mir ging es schlimmer wie vorher. Es hat mich nicht aufgebaut. Es hat mir auch nichts gebracht. Im Gegenteil. Weil, wisst ihr, was passiert ist? Angst und Sorgen kamen. Oh, ich muss sterben. Oh, diese Finanzen, das wird niemals was. Ich bin am Ende. Das ist das, was es mir vermittelt hat. Und so bin ich wieder rausgegangen aus dem Gottesdienst. Und deswegen, es ist so, so, so wichtig, das Richtige zu hören. Und ich sage jetzt nicht, dass es ein Wohlstandsevangelium ist, dass alles rosarot, schnell, bla bla bla und so weiter ist. Ja, es gibt Herausforderungen dieser Welt, aber es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung in dieser Welt und diese Lösung heißt Jesus. Und wenn Jesus, falsch gepredigt wird hier auf dieser Welt, dann ist es nutzlos. Wisst ihr, dann bringt es nichts mehr. Wenn im Wort Gottes steht, dass der Name Jesus über jeden Namen ist, dass sich unter seinem Namen alles beugen muss, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, ja, dass sich jede Krankheit beugen muss, dass sich jeder Dämon beugen muss, dass sich alles beugen muss. Und ich dann dastehe und höre, dass ich verloren bin. Im Himmel wird es irgendwann besser. Ja, schön, dass es im Himmel irgendwann besser ist, aber ich bin jetzt hier. Was nützt es mir später? Es ist super, dass es, ja, es ist für die Ewigkeit, es nützt mir viel. Ja, nützt mir sehr viel, aber ich brauche es doch jetzt auch schon. Und Jesus ist doch nicht gestorben, dass wir weiter leiden müssen, sondern er hat's vollbracht, er hat alles vollbracht, er hat den Tausch gemacht, seine Herrlichkeit gegen unser altes Leben, unser ja dreckiges Leben, unser schmutziges Leben, unser sündiges Leben, das hat er genommen, damit wir seine Herrlichkeit hier auf dieser Welt bekommen. Und wenn ich seine Herrlichkeit, den Größten, die Kraft Gottes in mir habe, dann steht doch im Wort Gottes drin, dass alles möglich ist, wenn ich glaube. Warum soll ich es niedermachen? Warum soll ich es tief halten und sagen, es funktioniert nicht? Es funktioniert, wenn wir es leben. Es funktioniert, wenn wir erwachsen werden. Es funktioniert, wenn wir darin gehen. Und da möchte uns Jesus haben, da möchte er uns vorbereiten, da möchte er uns reinführen. Er möchte, dass wir dieses Leben in Anspruch nehmen und nicht dieses normale Leben leben. Ich glaube, jetzt habe ich es mal gesagt. Er will, dass wir die ganze Fülle haben. Er will, dass wir es ausstrahlen. Wisst ihr, wenn wir wie die Welt gehen, wer soll denn auf uns schauen? Dann muss ich, also wenn das wirklich die Wahrheit ist, was so gesagt wird, ja, wenn das wirklich so die Wahrheit ist, dann muss ich sagen, warum? Dann strebe ich doch lieber nach den weltlichen Dingen. Oder? Ich meine, da macht es doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Aber hey, Jesus hat das Beste für uns vorbereitet. Er hat uns zugesagt Frieden. Er hat uns zugesagt Versorgung. Er hat uns zugesagt Gesundheit. Er hat uns zugesagt ein Leben voller Zeichen und Wunder. Er hat uns nicht zugesagt keine Herausforderungen. Ja? Er hat uns nicht zugesagt, dass nicht mal auch irgendwie was komisch sein könnte. Ja, das hat er nicht zugesagt. Er hat uns auch nicht zugesagt, dass es keinen Teufel hier auf dieser Welt gibt. Ja, aber er hat uns zugesagt, er ist mit uns, er geht mit uns voran, ja, er lässt uns niemals allein, er liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist, er liebt dich so sehr, dass er sein Blut für dich vergossen hat, er liebt dich so sehr, ja, und er ist mit dir. Und egal, wer oder was gegen dich ist, er ist für dich und es ist der Größere in dir, wisst ihr? Und mit dieser Zusage bist du mehr als ein Überwinder. Weil Jesus hat die Welt überwunden. Du lebst in ihm. Ja, du bist mehr als ein Überwinder. Und im Wort Gottes steht, Dank sei Gott, dass wir triumphierend letztendlich aus jeder Situation herausgehen, im Sieg. Und das muss unsere Einstellung sein. Halleluja. Ich muss ein bisschen überspringen, sonst sitzen wir hier noch im Zweier da. Okay. Wichtig ist auch dieses Training, ja. Wichtig ist dieses Training immer weiter fortzuführen, ja. Ein Sportler, ja. Wenn du einen Sportler anguckst, der trainiert jeden Tag hart für das, dass er sein Ziel erreicht. Wenn du erfolgreiche Leute im Berufsleben anschaust, ja, die arbeiten keine 4-5 Stunden und dann machen sie wieder irgendwie Pause oder so, sondern das ist letztendlich ihr Leben. Ja? Also die leben für ihren Beruf und die kennen nichts anderes. Das ist, mit ganzem Herzen da dabei zu sein. Und so letztendlich ist es auch wichtig für uns, mit ganzem Herzen dabei zu sein beim Wort Gottes, bei dem, was die Bibel sagt, ja, das Wort Gottes zu verkündigen, für Kranke zu beten, in einfach das, was Gott in dich hineingelegt hat, ja, das zu leben, das zu tun, das auszuleben und nicht da zu sitzen und denken, ja, wird schon irgendwann, wenn 10.000 Engel kommen, mich aus dem Bett heben, vom Sofa hochheben, dann fange ich an, Gott zu dienen. Ja, weiß nicht, ob dieser Zeitpunkt kommt, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil die Bibel einfach sagt, sei Täter des Wortes. Ja, steh auf, ja, steh auf. Genau. Deswegen, wie gesagt, lasst uns da immer weiter reingehen und da auch vorwärts gehen in diesem Wachstum. Ein ganz wichtiger oder zwei Punkte noch zum Schluss, dann höre ich auch auf. Du brauchst auch einen guten Mentor. Ja, du brauchst ein gutes Umfeld. Ich habe gerade gesagt, du brauchst eine Gemeinde, wo wirklich auch das gepredigt wird, was gut ist. Und das ist jetzt hier, ja, also deswegen bin ich auch hier. Aber es gibt auch, überall verstreut gibt es auch gute Gemeinden. Ja, also auf der ganzen Welt gibt es auch gute Gemeinden. Und ich glaube auch wirklich, da ist gerade ein Aufstehen da, wo sie sagen, hey, ja, da ist mehr, ja, ich will dieses mehr, ich will nicht gedeckelt sein durch irgendwas, sondern ich brauche mehr, ja, da ist dieser Hunger letztendlich da. Also du brauchst einen guten Mentor letztendlich, das heißt erstmal das gute Umfeld, aber dann auch einen guten Mentor. Und was ist ein guter Mentor, ja? Ist ein guter Mentor, ich meine, viele Christen, die fragen ja auch, ne, wenn sie Geldprobleme haben, dann fragen sie meistens einen Freund oder einen Bekannten, ja, der auch pleite ist. Also ich meine, was soll daraus werden? Ja, das wird nichts, ja. Dann manche wollen Geschäfts anfangen und fragen dann die Leute, die es nie hingekriegt haben, Geschäft oder vielleicht ihre Mutter, also Entschuldigung, nichts gegen Mutter oder irgendwie so, aber die noch nie ein Geschäft geführt haben. Ja, das wird nichts. Ja, also du brauchst schon, dann nimm dir wenigstens Vorbilder, ja, die auch, wo du siehst, da ist was draus geworden, ja, da ist was draus entstanden, ja. Das heißt nicht, dass du nicht mal scheitern darfst, ja. Viele sind gescheitert und dann ging's und dann haben sie draus gelernt. Aber du solltest immer gucken, wo der oder diejenige gerade steht, um da auch Fragen zu stellen. Also wir sollen ja auch schlau sein in dieser Welt, ja. Oder bei der Kindererziehung, ja, wenn die Kinder total auf die schiefe Bahn gekommen sind, dann solltest du vielleicht die jetzt nicht um Rat fragen, wie du jetzt deine Kinder erziehen solltest, ja. Macht einfach keinen Sinn, ja. Deswegen, unser bester Mentor, um auf den Punkt zu kommen, ist der Heilige Geist, ja. Der Heilige Geist weiß alles. Und letztendlich brauchst du, ja, wenn du auch am Livestream zuguckst und du bist jetzt vielleicht nicht Glory Live angeschlossen, ja, dann, wenn du eine andere Gemeinde suchst, ja, guck, ob der Heilige Geist Freiraum hat, ob der Heilige Geist wirken kann. Wisst ihr, ich verrate euch mal ein Geheimnis, weil der Pastor ist ja heute nicht da. Ja. Ja. Aber ich hab eins rausgefunden, ja, unser Pastor weiß auch nicht alles. Ja. Aber wenn ich eins von unserem Pastor gelernt habe, ja, dann ist es, den Heiligen Geist zu fragen. Ja, dann ist es, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Dann ist es die Führung vom Heiligen Geist. Ja, das habe ich einfach von unserem Pastor gelernt. Ja, und dann funktioniert es. Dann funktioniert es auch. Das ist das, was wir brauchen. Er ist es, derjenige, der alles weiß. In 1. Korinther 2, 10 bis 11 heißt es, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Und da der Heilige Geist in uns lebt, lässt er uns daran teilhaben. An dem Wissen. Er lässt uns teilhaben an dem, was vielleicht uns erwartet. Er lässt uns teilhaben, was das Beste für uns ist. Er lässt uns teilhaben an den Gedanken Gottes. Ja? Und das, mehr, besser geht's nicht, ja. Wenn Gott dich erschaffen hat, wenn Gott dein Leben geplant hat, wie du glücklich bist, ja, dann wär's Torheit, ihn nicht zu fragen, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll. Weil nur er weiß es, was uns glücklich macht. Und auch da wirklich die Ermutigung, ja. Ja, der Heilige Geist spricht auch durch andere Leute, ja, durch Pastoren, durch Leiter und so weiter. Ist alles super gut, ja. Aber guckt wirklich drauf, dass ein Fluss vom Heiligen Geist da ist, dass sie vom Heiligen Geist geleitet sind. Nur dann kannst du zum Erfolg. Nur dann kommst du dahin, wo Gott dich haben möchte. Genau. Und als letzter Punkt noch, um zu wachsen, bedarf es Herausforderungen. Aha. Wenn du keine Herausforderungen in deinem Leben hast, wirst du nicht wachsen. Du wirst einfach nicht wachsen. Wenn du von Anfang an laufen kannst, brauchst du Laufen nicht lernen. Ja? Du brauchst Herausforderungen, um wachsen zu können. Und umso größer die Herausforderung, desto schneller wächst du. Ja? Es ist Tatsache letztendlich. Ja? Ich war mal im Job, das ist schon ganz viele Jahre her, da war ich noch so Programmierer und ich wollte dann unbedingt in die Kundenberatung rein. Ja? Und irgendwann kam der Tag, wo eine Kollegin dann, die ist schwanger geworden und die ist dann auch, weil irgendwas war, ist ja dann auch kurzfristig, musste sie gehen. Ja? Und mein Chef hat dann gesagt, hey Christian, ist doch super Gelegenheit, du wolltest da rein, jetzt mach mal das. Ja? Ich dachte mir, okay, habe ich noch nie gemacht. Und jetzt ist die dann auch nicht mehr da, nur noch 1-2 Monate und jetzt soll ich das machen. Es war kaltes Wasser. Ja. Ich habe auf Anfang an, die war recht gut, oder ja, die hatte 7 Projekte, also nur so ein normaler Consultant damals hatte 3 Projekte. Ne. Habe ich auf einen Schlag gleich mal 7 Projekte bekommen, ja, und mein Chef dann, und jetzt kannst du auch noch zum Kunden fahren und kannst du da weitermachen und so. Und ich so, okay, ja, es war eine Herausforderung, die war jetzt nicht ohne, ja, die war für mich ziemlich groß zu diesem Zeitpunkt, aber ich bin gewachsen. Ich bin relativ schnell da reingekommen in das ganze Thema, weil ich einfach musste. Ich habe vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht. Ja, mein Chef wusste, er kannte auch die Kunden, der hat es dann schon immer gelenkt, ja, und hat geguckt und hat das Beste wieder draus gemacht, ja. Aber letztendlich ist es bei Gott genauso. Ja, Gott weiß, was er uns zumuten kann. Er mutet uns auch nicht zu viel zu, sondern er mutet uns genau das zu, was wir auch ertragen können und hilft uns auch, wenn wir da drin Fehler machen und zieht uns da auch wieder raus. Darauf dürfen wir uns vertrauen. Deswegen eigentlich, wenn wir mal unsere Seele weglassen, sind Herausforderungen was Gutes. Ja, deswegen steht auch in der Bibel, wir sollen uns eigentlich freuen, wenn wir in der Herausforderung sind. Weil nur dann gehen wir stärker raus, wie wir reingegangen sind. Nur dann können wir wachsen, nur dann kommen wir Gott näher. Ja, nur dann kommen wir zu der Reife, zu der Fülle, was Christus für uns vorbereitet hat. Das möchte ich euch einfach noch mitgeben. Ja, Herausforderungen sind letztendlich was Gutes. Ja, also wir haben vielleicht immer den falschen Blick drauf. Aber lasst uns einfach mal die Challenge annehmen und Herausforderungen für gut sehen. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach. Ja, also für unsere Seele ist es gar nicht toll. Ich weiß es. Ja, also wenn, ja, was soll ich sagen? Ja. Wenn du mal eine riesen Mauer vor dir hast, dann und du sagst, hey, der Christian hat gepredigt, Herausforderungen sind toll, dann denkst du wahrscheinlich in dem Moment, ja, der hat leicht reden. Ja, ist so. Und trotzdem sage ich, du lernst so viel, du kommst Gott so viel näher, du wirst so viel erwachsener. Ja? Das schaffst du nicht, wenn du, in deiner Komfortzone einfach bist und nichts tust. Ja? Als der Arzt zu mir gesagt hat, 6 Monate noch, ja, als ich der Banker zu mir gesagt hat, das wird nichts mehr bei den Schulden. Das war eine Herausforderung. Aber danach, ja, wo ich geheilt wurde, wo sich das ganze Finanzielle geklärt hat ins Positive, ja, da kann ich sagen, Gott ist für mich. Gott ist da. Sein Wort ist die Wahrheit. Ich kann stehen. Ich kann mit ihm gehen. Egal was ist, Herr, übernimm du, Herr Jesus, ich kann es nicht besser. Mach es du. Mach es du. Und das möchte ich euch heute Morgen wirklich weitergeben. Fangt an, ins Geistliche reinzugehen. Fangt an, das Wort Gottes für die Wahrheit zu nehmen. Hört auf, nach links und rechts zu schwanken. Und ich sag's euch, ich predige das auch für mich immer noch. Ja, auch für mich, meine Herausforderungen nehmen deswegen nicht ab. Oder ich habe auch deswegen, jetzt heißt es nicht, ich habe keine Herausforderungen mehr. Nein, ich habe täglich, wöchentlich Herausforderungen, ja. Aber der Punkt ist, die Spur zu halten, den Fokus zu halten, zu sagen, Jesus, ich gebe es dir ab, du kannst es besser als ich, ja, auf das Wort Gottes stehen zu bleiben und zu sagen, er ist mein Versorger, um auf dem Wort Gottes zu stehen zu bleiben und sagen, er versorgt alles, ja, er versorgt auch meine Kinder, er kümmert sich um meine Kinder, er macht das Beste da draus, er macht das Beste aus meiner Familie, er macht das Beste im Job, er macht aus allem das Beste draus, ja, darauf stehe ich, darauf verlasse ich mich, ja, und dann geht's vorwärts, ja, dann geht's vorwärts, ja, dann weichst du nicht mehr ab, sondern die Herausforderungen gehen nach links und nach rechts. Halleluja. Genau, vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Wir möchten, oder ich möchte jetzt einfach nochmal das wirklich mit euch aktivieren, da nochmal reinzugehen, weil ich glaube, es ist so wichtig, auch in dieser Zeit standhaft zu bleiben, ja. Wir sehen es in der Welt, ja, ich brauche es nicht jedes Mal wieder sagen, die Dunkelheit nimmt zu, ja, aber es wird Zeit, es wird wirklich Zeit, dass die Gemeinde, ja, und damit meine ich uns, aber auch auf der ganzen Welt aufsteht, standhaft bleibt, ihren Stand einnimmt, ihr Leben, das Leben als neue Schöpfung wirklich, ja, wirklich einnimmt und sagt, hier, das ist das neue Leben, das ist mein Leben, nicht mehr dieses gewöhnliche Leben führt. Das gewöhnliche Leben führen tun schon ganz viele Menschen, ja. Es wird Zeit, dass wir aufstehen. Du wurdest befreit aus dem Machtbereich des Finsternis und wurdest reinversetzt in das Reich seines Sohnes. Du hast ein neues Leben, ja. Das neue Leben gehört dir, es gehört dir. Du hast Macht letztendlich über jeden Dämon, über jeden Mangel, über alles, was der Teufel reingebracht hat, hast du Macht in dem Namen Jesus. Der Name Jesus ist höher als jeder Name, ja. Alles muss sich beugen unter seinem Namen, ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Stand wirklich einnehmen, dass wir diesen Stand wirklich, dass wir uns nicht mehr nach links und nach rechts drängen lassen, ja. Wir sind das Licht in dieser Welt. Wir sind die Hoffnung dieser Welt, weil Jesus in uns lebt. So viele Menschen gehen verloren. So viele Menschen glauben an das Falsche. So viele Menschen haben aber auch die Sehnsucht nach Gott, nach dieser Liebe, nach diesem Frieden, nach dieser Ruhe. Du und ich sind da, um es in die Welt reinzubringen. Wenn es du und ich nicht tut, nicht macht, tut es keiner. Du bist der Ansprechpartner, wenn es in der Welt Probleme gibt. Du bist derjenige, der gefragt werden sollte, ob sich nach links oder nach rechts was bewegen sollte. Du bist derjenige, ja, der im Gebet die Hand Gottes bewegt und Veränderung reinbringt. Du bist derjenige, der aus Dunkelheit Licht macht. Du bist derjenige, der aus einem Acker eine blühende Wiese macht. Ja? Du bist derjenige, der die Herrlichkeit Gottes in sich trägt. Aber es ist deine Entscheidung, wie sehr du es tust und wie sehr du auf diesem Weg gehst oder ob du ein normales Leben führst, wie jeder Mensch hier, oder du da aufstehst und sagst, ab heute nicht mehr. Ab heute stehe ich auf. Ab heute will ich das Leben leben, für das Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ab heute will ich das ausleben. Ja, was Jesus vollbracht hat. Der Schöpfer ist für mich gestorben. Er hat sich geißeln lassen, bespucken lassen, treten lassen, kreuzigen lassen. Aber es war nicht umsonst, sondern er lebt in dir weiter. Und es liegt an uns. Es liegt an unserer Entscheidung, ob wir diese Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, in die Welt reinbringen oder ob wir es weiter unterdrücken. Und ich glaube einfach heute Morgen, dass ein Shift da ist, dass wirklich ein Aufstehen da ist, dass wirklich ein Geist, was passiert ist und noch passieren wird, wo wirklich sich die Dinge drehen werden, wo Mut hervorkommt in den einzelnen Menschen, ja, wo so eine David-Mentalität aufkommt, der vor dem Riesen steht, dem es wurscht egal ist, wie groß der ist, wie breit er ist, mit was er bewaffnet ist, der einfach sagt, hey, heute werde ich dir den Kopf abschlagen. Heute ist Schluss damit. Deine Macht ist gering, weil mein Gott ist für mich, der Gott Israels, der Gott, der alles erschaffen hat. Und er lebt in mir. Und das ist eine neue Mentalität. Das ist eine neue Mentalität, wenn du einfach sprichst und sagst, jetzt ist vorbei. Bis hierhin Teufel und nicht weiter. Halleluja. Halleluja. Lasst uns wirklich umkehren von unserem natürlichen Weg, von unserem natürlichen Leben. Lasst uns wirklich heute neu entscheiden, in dieses neue Leben richtig einzutreten. Ja? Lasst es uns heute entscheiden. Lasst uns alle aufstehen. Herr, vergib uns, wenn wir unser normales Leben, ja, vielleicht in der Komfortzone gelebt haben, vielleicht auch nur in einzelnen Bereichen. Vergib uns da, Herr. Und wir wollen uns wirklich heute Morgen entscheiden, aufzustehen. In dieses neue Leben, dieses neue Schöpfungsleben, dieses göttliche Leben voll reinzugehen, ja, dieses Leben zu leben für das, was du gestorben bist, ja, das, was du vollbracht hast, dieses Herrlichkeitsleben. Herr, ich danke dir für dieses Herrlichkeitsleben. Ich danke dir für Mut und Kühnheit für jeden Einzelnen, Herr. Ich setze Mut und Kühnheit wirklich frei über jeden Einzelnen von uns, Herr. Ich danke dir, Herr, für neuen Hunger, für neues Feuer in uns, Herr, für eine Begierde nach deinem Wort, Herr, so zu leben, wie du auf dieser Welt warst, diese Wunder zu tun, die du getan hast und noch größere Wunder, weil du uns in uns lebst, Herr. Ich danke dir für neue Befähigungen, Herr. Ich danke dir für neue Zuteilungen heute Morgen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass heute Morgen wirklich ein Shift in jedem Einzelnen von unserem Leben ist, der hier vor Ort ist und der am Livestream zuschaut, Herr. Ich danke dir für ein Shift, Herr. Die neue Schöpfung, Herr, dass die hervorkommt, Herr, in jedem Einzelnen von uns, Herr. Die ganze Schöpfung wartet darauf, Herr. Und wir wollen vorwärts gehen, Herr. Wir wollen deine Herrlichkeit in die Welt hereinbringen, Herr. Wir wollen aus Dunkelheit Licht machen, Herr. Wir wollen aus Acker, Herr, eine blühende Wiese machen, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für Früchte, Herr. Für Früchte bei jedem Einzelnen, Herr. Ich danke dir, Herr, den Namen, den du uns gegeben hast, Herr. Den Namen Jesus, Herr. Unter dem sich jedes Knie beugen muss, Herr. Und wir wollen wirklich vorwärts gehen, Herr. Wir wollen diesen Namen gebrauchen, Herr. Wir wollen, Herr, wir wollen, Herr, wir wollen, Herr. Und du bringst das Vollbringen, Herr, in uns. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lasst uns da reingehen. Oh, danke, Herr. Heiliger Geist, weh du. Oh, danke, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Sein Name ist Jesus. Ich habe so im Geist gesehen, wirklich, wie so ein Shift, ja, wie, ich habe eigentlich so eine Armee gesehen, die, ja, ein paar sind noch gesessen, ja, ein paar haben sich noch überlegt, was sollen sie tun, ja, aber ich habe gesehen, wie wirklich die Armee aufsteht, ja, wie sie sich formiert, ja, wie wir im Geist wirklich aufstehen, wie wir Formation einfach einnehmen, ja, wie wir vorwärts gehen, ja, wie Dunkelheit wirklich verschwindet und wie Licht reinkommt, ja, wie der Teufel immer mehr weichen muss, ja, und die Herrlichkeit einfach zunimmt, ja, und ich glaube wirklich in deinem Leben, ja, in deinem persönlichen Leben auch, wo vielleicht noch Sachen da sind, ja, wo du sagst, da funktioniert es noch nicht so, ja, da sprechen wir jetzt wirklich den Namen Jesus hinein. Und ich spreche hinein, sowohl in finanzielle Probleme, spreche ich den Namen Jesus hinein. Jeder Mangel muss gehen im Namen Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du übernimmst, dass du die Finanzen übernimmst, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, auch bei körperlichen Symptomen, ja. Ich meine, im Wort steht drin, ja, dass wir gesund sind durch Jesus. Ja, der Teufel letztendlich kam und hat dir deine Gesundheit gestohlen, ja. Und ich fordere diese Gesundheit jetzt wieder zurück. Ich fordere sie zurück im Namen Jesus. Sie gehört dir. Sie gehört dir, ja. Organe stellen sich wieder her. Kreative Wunder. Knochen werden wieder stark, ja. Immunsysteme werden stark, ja. Migräne verschwindet aus deinem Leben. Das hat dann nichts mehr zu suchen in Jesu Namen, ja. Zellen, Blutzellen, ich sehe frisches, klares Blut, wenn du irgendwas mit deinem Blut hattest. Ich spreche frisches, klares Blut hinein. Ich spreche das Leben Jesus hinein in deinen Körper. Und zwar jetzt. Halleluja. Das Leben Gottes ist in dir. Halleluja. Und es entfaltet sich in jede Zelle deines Körpers. Ja, es löst Tumore auf. Es löst alles auf, was dich hingehört. Und es stellt alles wieder her, so wie es Gott geplant hat, so wie er dich erschaffen hat. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich sehe noch, ich habe am Livestream, du bist ein Geschäftsmann und irgendwie hast du, ja, auf das falsche Pferd gesetzt, ja, auf jeden Fall hast du gerade finanzielle Schwierigkeiten und ich sehe einfach, wie Jesus das Ruder in die Hand nimmt, ja, und wie finanzieller Segen reinkommt, wie Dinge dir gelingen. Und das spreche ich jetzt rein, ja, in deine Firma. Diese Dinge gelingen in Jesu Namen. Und mit deiner Firma geht es nicht bergab, sondern ich spreche Leben hinein in deine Firma. Und mit deiner Firma geht es bergauf in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja, Herr. Und ich sehe auch immer noch, dass Ängste und Sorgen dich davon abhalten, ja, wirklich aufzustehen. Das ist wie ein Druck so von oben, das dich daran hindert, aufzustehen und vorwärts zu gehen. Und im Namen Jesus, jede Angst, jeder Geist der Angst, jeder Sorgengeist muss jetzt weichen aus deinem Leben. In Jesu Namen, du bist frei, du bist zur Freiheit berufen, du bist ein Kind Gottes, des Höchsten, also Freiheit. Und dann hatte ich auch am Livestream du hast noch nicht nur eine Quelle, du hast mehrere Quellen, und eine Quelle davon ist auch so, ja, geht so um das Esoterische, ja. Und ich habe einfach so das Herz von Jesus gesehen, und er möchte einfach, hör auf da damit, ja, sondern schließ dich ganz an seiner Quelle an, und du wirst sehen, wie wunderbar es ist, ja. Du wirst sehen, wie du erfüllt wirst immer mehr mit dieser Tiefe, mit dieser Ruhe, mit diesem Frieden, ja. Wie auch Ängste gehen aus deinem Leben, ja. Wie du auch immer mehr Kraft bekommst, ja. Ich glaube einfach, du suchst auch nach Kraft, weil du dich immer so schlapp fühlst, und ja, du suchst nach mehr Kraft. Glaub mir, die einzige Quelle, die dir Kraft geben kann, ist Jesus. Jede andere Quelle nimmt dir die Kraft. Aber Jesus ist die Quelle, die niemals versiegt. Sie gibt dir Kraft. Sie gibt dir Kraft. Und es ist für jeden Einzelnen, für uns, ja. Such nicht deine Kraft in deinem Job. Such nicht deine Kraft, deine Erfüllung in deinen Kindern, in deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Selbstverwirklichung oder wo auch immer. Sondern such deine Quelle, such deine Kraft in Jesus. Und du wirst glücklicher sein wie jemals zuvor. Du wirst in Ruhe schlafen können. Du wirst göttliche Träume haben. Du wirst Eindrücke haben. Du wirst hinausgehen und die Herrlichkeit Gottes wirklich, ja, die wird einfach, das ist wie so ein Fluss, ja, der einfach sich ausströmt, egal wo du hingehst, ja, es ist ein Fluss da, es ist ein Fluss da, wenn deine Quelle, deine einzige Quelle Jesus ist, ja, deswegen, Jesus möchte fließen durch dich, ja, lass es fließen, oh. Gerade jetzt, die Quelle füllt dich gerade jetzt. Ich sehe wirklich, wie so Wasserfälle hier reinkommen, ja, wie Wasserfälle auf dich kommen, ja, wie das Wasser immer weiter steigt und steigt und steigt und steigt um dich herum, ja, und sie möchte dich füllen. Jesus möchte dich heute Morgen füllen. Du sollst nicht leer rausgehen, sondern du sollst gefüllt rausgehen. Ströme fließen, Ströme danke, Herr, dass du uns zurüstest, immer mehr zurüstest, Herr. Ich danke dir, Herr, für Wachstum, wirklich für geistlichen Wachstum, Herr. Dass wir immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr in diese Fülle, die du für uns hast, die in unserem Geistlichen ist, da reinkommen, Herr. Und dieser Fülle auch leben, Herr. Dass unsere Seele alles Weltliche wegtut, ja. Jede Bitterkeit muss jetzt auch gehen in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, wir sind Söhne und Töchter Gottes des Höchsten. Wir sind Könige. Wir sind Miterben mit Jesus. Wir haben keinen Grund, bitter zu sein. Wir haben nur Grund, um Freude zu haben, ja. Ich danke dir für neue Freude, Herr. Ich danke dir, Herr, für neue Sicht, für neue Offenbarungen, Herr, dass wir erkennen, Herr, wir kämpfen nicht gegen das Fleisch und Blut in dieser Welt. Nein, wir kämpfen gegen die Mächte in der Finsternis und es ist auf der geistlichen Ebene, ja, und sie sind besiegt, wenn wir den Namen Jesus aussprechen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir es erkennen dürfen, mehr und mehr erkennen dürfen, Herr, dass wir nicht gleich, ja, eingeschnappt sind, wenn jemand ein falsches Wort sagt, falsch anguckt, ja, sondern dass wir einfach in dieser Freude weitergehen und segnen, Herr, segnen, Herr. Du hast uns gesegnet, Herr, obwohl wir Sünder waren, Herr. Du hast uns da abgeholt, Herr, wo wir waren, Herr. Lass uns auch ein Segen sein für die Welt, Herr. Lass jeden Christen ein Segen sein für die Welt, Herr. Der Segen, Herr, der Segen in diese Welt hineinfließt. Ich habe noch einen Eindruck für dich hinten neben der Cappy, der neben dir, genau, ja, du, für dich habe ich einen Eindruck. Ich habe dich gerade gesehen, wie du so in der Bibel gelesen hast, ja, und dann wurde die Bibel auf einmal hell, ja, sie hat so richtig geleuchtet und ich habe den Eindruck einfach für dich, lies weiter in der Bibel, lies mehr in der Bibel und du wirst neue Offenbarungen bekommen, wo du sagst, wow, das habe ich noch nie gewusst, ja, das habe ich noch nie, so habe ich das noch nie gesehen und du wirst sehen, wie mehr und mehr und mehr noch mehr Licht in dein Leben reinkommt, wie Herrlichkeit in deinem Leben zunehmen wird, ja, wo du auch andere dann teilhaben wirst an deinen Offenbarungen, ja, wo du einfach auch Worte für andere hast in deinem Umfeld da, ja, wo sie sagen, wow, das hat jetzt mich tief ins Herz getroffen, das hat mein Leben verändert, weil es direkt aus Gott kommt und es setzt sich frei in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und wisst ihr, Herr, wir brauchen eins im Leben. Und das ist Jesus. Ja, das ist Jesus. Die Welt braucht Jesus. Ja, und ich möchte jetzt jedem die Gelegenheit einfach geben, Jesus, wenn er Jesus noch nicht in sein Herz aufgenommen hat, das zu tun. Ja, und da möchte ich einfach abgeben, kurz an Sabrina, die uns da nochmal führt. Halleluja. Ja, ihr könnt gerne alle nochmal stehen bleiben. Als Christian über den Prinzen gesprochen hat, der in die Königsfamilie geboren wurde, wurde ich an die Kindergeschichte Nicht wie bei Räubers erinnert. Kennt ihr jemand? Ah, okay, alles klar, genau. Es geht da, also ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz hin, aber es ist so, wenn wir auf die Welt kommen, wenn jeder Mensch auf diese Welt kommt, egal um wen es geht, wir sind nicht automatisch Söhne, wir sind nicht automatisch Prinzen und Prinzessinnen, sondern wir kommen auf diese Welt zu Räubern, wie in dieser Kindergeschichte, ja. Wir kommen in diese Welt, die wirklich dominiert wird von dem Schlechten, wo der Teufel einfach regiert. In dieser Identität kommen wir auf die Welt. Wir kommen in die Sünde, in diese Welt. Und wir leben, wir wachsen darin auf in der Sünde. Wir wachsen auf in dieser Identität unter Räubern. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu Prinzen zu machen und zu Prinzessinnen zu machen. Er ist gekommen, um uns Fülle zu schenken, um uns Leben zu schenken, Leben im Überfluss. Er ist gekommen, um uns alles zu schenken, über was Christian heute gepredigt hat. Autorität zu schenken, Liebe zu schenken, ein Leben in Freude, ein Leben in Kraft, ein Leben in Vollmacht über alle Macht des Feindes. Ein Leben wirklich, wo du zu Dämonen sprichst und sie gehen. Ein Leben, wo du zu Krankheit sprichst und es kommt Gesundheit. Aber dazu müssen wir diesen Wechsel machen. Wir müssen uns entscheiden und sagen, okay, Herr, ich möchte nicht mehr wie bei Räubers leben, sondern ich möchte in deinem Königreich leben. Ich möchte dein Sohn werden. Ich möchte dein Prinz werden. Ich möchte deine Tochter, dein Sohn werden. Und jeder muss es selber entscheiden. Jeder hat die Entscheidung zu sagen, okay, Herr, ich bitte dich, reinige mich von meinen Sünden. Schneid mich ab von diesem alten Leben in Sünde. Und Herr, ich möchte ein Leben mit dir führen. Ich möchte Buße tun. Ich möchte umkehren. Ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Und es bedarf einer Entscheidung. Weil Jesus kam vor 2000 Jahren und starb am Kreuz für dich und deine Sünden. Er trug die Bestrafung, die du verdient hast. Er trug die Bestrafung für jede einzelne Sünde, die du getan hast, trug er am Kreuz. Und er ist auferstanden von den Toten nach 3 Tagen und er lebt heute noch. Und jetzt ist die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, vergib mir meine Sünden. Nimm alles weg, reinige mich. Und diese Entscheidung kannst du nur für dich selber treffen. Es kann nicht dein Nachbar für dich treffen, es kann nicht deine Eltern für dich treffen durch eine Kindertaufe oder irgendwas. Diese Entscheidung musst du treffen. Und diese Entscheidung kannst du jetzt treffen. Jesus wartet auf dich und sagt, komm an mein Herz. Lass wirklich, komm raus aus diesem Räubertum. Komm in mein Reich. Komm in das Herz des Vaters. Lass dir vergeben. Lass dich reinigen. Und dieser Ruf geht auch aus für, ja, vielleicht warst du schon mal mit Christus unterwegs. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung für Christus getroffen. Aber bist zurückgegangen in die Welt. Vielleicht lebst du in Sünde. Vielleicht hast du Dinge in dein Leben gelassen, die dich von Gott trennen. Wo du sagst, ich traue mich nicht mehr in dieses Reich zurück, weil ich einfach mich wieder beschmutzt habe. Dann ist jetzt die Möglichkeit, auch wieder umzukehren zu Gott und sagen, vergib mir. Die Bibel sagt, seine Gnade ist jeden Tag neu. Lass dich nicht wirklich von Gott wegziehen. Nutz die Chance, zurückzukommen zu ihm. Und der Ruf geht aus, auch an dich und auch für dich am Livestream. Wirklich, klingt dich ein. Und wenn Gott dich ruft, dann möchte ich euch allen jetzt die Gelegenheit geben, mit mir zusammen zu beten. Wer spürt denn diesen Ruf, heute wirklich ganze Sache machen zu wollen mit Jesus? Der darf die Hand strecken. Wer möchte heute Jesus in sein Herz einladen? Wer möchte heute umkehren? Gib mir und Jesus ein Zeichen. Ich möchte mit dir und für dich beten. Und heute wird ein neues Leben für dich beginnen. Ich verspreche es dir. Das Alte wird ab heute vergangen sein und Neues wird werden. Wenn du diesen Ruf spürst, dann streck die Hand auch aus. Auch du am Livestream. Gott sieht dich. Gib mir ein Zeichen, wenn du zurückkommen möchtest an das Vaterherz. Wenn du sagen möchtest, mein altes Leben ist beendet. Ich möchte heute ein neues Leben beginnen mit dir, Jesus. Dann gib mir ein Zeichen. Gott ruft dich. Gott ruft dich. Und du weißt es in deinem Herzen. Gott ruft dich. Gib mir ein Zeichen. Ich will mit dir zusammen beten. Halleluja. Ja, Halleluja. Du darfst zu mir vorkommen, wenn du das möchtest. Und ich will mit dir gemeinsam beten. Wer spürt es noch im Herzen, dass er sagt, ich muss aufhören. Ich muss aufhören mit meinem alten Wegen. Dann gib mir ein Zeichen. Gott ruft dich. Gott ruft dich in ein neues Leben. In ein Leben von Würde. In ein Leben wirklich, wo Würde auf dich wartet. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Halleluja. Ja, wer möchte noch diese Entscheidung treffen, der kann noch vorkommen. Wenn nicht, dann dürft ihr einfach eure Augen schließen, auch du am Livestream, und mir einfach kurz nachbeten. Ja, und sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Sei der Herr meines Lebens. Ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, dass ich ab heute ein Königskind bin. Danke, dass meine Vergangenheit Vergangenheit ist und ich ab heute eine Zukunft in dir habe. Jesus, ich folge dir ab heute nach, ohne Kompromisse. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja, Vater, ich danke dir so sehr für meine Schwester. Danke, Herr, dass du sie gerufen hast. Danke, Herr, dass du ihr begegnest, Vater. Danke, Herr, wirklich für diese neue Identität als Tochter des Königs. Danke, Herr, dass sie nie wieder diese Räuberidentität hat, sondern dass sie wirklich weiß, dass sie eine geliebte Tochter ist und dass nichts jemals mehr zwischen dir und ihr stehen kann. Danke, Herr, dass ja deine Gnade wirklich jeden Tag neu ist. Danke, Herr. Wirklich, dass du sie führst von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Jeden Tag höher, Herr. Danke, dass du sie mächtig segnest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Genau. Die Efi kann noch weiter für dich beten. Und wenn du am Livestream mitgebetet hast, dann kannst du dich gerne bei uns melden an info@glorylife.net. Wir würden dich voll gern kennenlernen und dir auch was Kleines schenken. Halleluja. Gott ist gut. Ich hatte noch gerade eben einfach noch einen Eindruck, und zwar für einen Livestream. Du bist, ja, eigentlich habe ich dich liegend auf der Couch gesehen. Du guckst gerade den Livestream an, und der Arzt hat dir auch irgendeine Diagnose gestellt, wo er sagt, es ist endlich das Ganze. Also das heißt, hat ja auch einen gewissen Zeitraum noch gegeben und hat ja einfach gesagt, dass sich das ja nicht mehr verbessern wird, das Ganze. Und ich hatte einfach so den Eindruck, Gott hat mich daran erinnert, als ich da Krebs hatte, der Arzt mir gesagt hat, als ich Livestream geschaut hatte, und dann habe ich auch diesen Gottesdienst im Livestream angeschaut, und auf einmal kam so der Wunsch in mir hoch, hey, da möchte ich auch mal stehen, da möchte ich auch mal predigen. Und Gott hat es erfüllt, ja, und ich hatte den gleichen Eindruck einfach für dich, ja, Gott sagt, du wirst leben, Gott sagt, du wirst nicht sterben, ja, egal wie deine gesundheitliche Situation gerade ausschaut, ja, ich spreche Leben hinein, du wirst nicht auf dieser Couch liegen bleiben, sondern du wirst aufstehen, du wirst leben und du wirst deinen Auftrag, den Gott dir gegeben hat, wirst du ausführen, in Jesu Namen, Amen, Amen. Gut, und jetzt dürfen wir noch geben. Es ist super, dass du da noch sitzt, Andreas. Du darfst gleich sitzen bleiben. Komm, wenn ich schon mal die Sammlung einnehme, dann ist da immer... Wie? Passt schon. Genau, also wir wollen die Sammlung einnehmen jetzt noch, weil ja, wir wollen einfach Gott damit einfach auch ja, die Ehre geben. Und du hast die Möglichkeit, unter deinem Stuhl entweder eine Verpflichtungserklärung auszugeben, du kannst auch ein Bar geben. Ihr am Livestream habt die Möglichkeit, per Überweisung oder per PayPal zu geben oder auch per Kreditkarte unter glorylife.net/geben. Ja, und wir brauchen ein bisschen was Fetzigeres, weil wir haben Grund zur Freude, wenn wir geben können. Ja, also jetzt, wenn man bei mir gibt, dann gibt man mal aus Freude. Ja, also deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn ihr gebt, ja, lasst euch wieder vom Heiligen Geist führen. Lasst euch sagen, Heiliger Geist, was soll ich geben, was darf ich geben? Und dann tut's bitte aus Freude, ja, weil ein freudiges Herz, ein freudigen Geber liebt Gott, ja, und das ist immer so, ja, wie es der Pastor auch immer sagt, ja, wir investieren letztendlich, wir geben nicht, sondern wir investieren, ja, weil bei Gott ist es so, dass du auch wieder Sachen zurückbekommst, ja, und nicht weniger, sondern hast du einen höheren Zinssatz, als was du auf der Welt kriegen kannst, ja. Ich selber durfte es erleben bei meinen Finanzen, deswegen die Ermutigung, wenn du gibst, tust mit Freude, ja, ansonsten lass es am besten, weil grimmig geben braucht man nicht. Tut dir selber nicht gut, ja, da ärgerst du dich nur den ganzen Sonntag, ja, oh, jetzt habe ich das schon wieder gegeben, ja, ärger dich den ganzen Sonntag und vielleicht noch die restliche Woche. Also wenn du gibst, gib mit Freude, ja, genau, und schreib es drauf oder gib es, was der Heilige Geist dir zeigt. Dann dürfen wir die Eimer durchgeben, und wir brauchen ein bisschen fetzigere Musik, Andreas, hau mal rein, so dass wir mit Freude geben. Du darfst auch mal jauchzen, du darfst auch mal jubeln, du darfst auch mal Danke sagen, und du darfst das Ganze auch mit einem Lächeln tun, ja, das drückt auch die Freude so ein bisschen aus, genau. Ja, es wird langsam fetziger. I'm happy, ich soll sagen happy, happy, happy, happy, happy, genau. Auch du am Livestream, du darfst natürlich, ich sehe jetzt dein Gesicht nicht ganz so, aber du darfst auch freudig geben, ja bitte. Also immer freudig geben, du darfst dabei auch jubeln, wenn du auf den Überweisungsbutton klickst, ja, darfst auch sagen, juhu, wieder investiert, ja, wieder gut investiert und mit vielen Zinsen investiert. Gut, da wir noch brauchen... Ja, jetzt wird's fröhlich, jetzt hat... Genau. Aber ich lese einfach nebenher zu diesen freudigen Hintergrundmusik, lese ich noch ein paar Wunder vor, die der Pastor uns geschickt hat. Da ist ja gerade Pastor Georg und Pastorin Irina sind ja gerade in St. Pölten, ja, haben da eine super Zeit. Ja. Da schreibt er zum Beispiel, Frau mit Schleudertrauma, mit ständigen Schmerzen in der Halswirbelsäule, seit vielen Jahren komplett geheilt, war vollkommen überrascht davon, ja. Dann haben wir noch ein anderes. Frau konnte aufgrund von 2 Operationen ihren rechten Arm nicht mehr hochheben. Ist jetzt komplett geheilt, kann ihren Arm wieder hochheben. Ja. Dann bei einer anderen Frau fehlt 1,5 Zentimeter Knochenlänge in ihrem Bein. Gott kreiert neue Knochen, Beschwerden sind komplett verschwunden. Ja. Eine andere Frau hat nach einer Operation einen Schleier vor dem linken Auge, komplett verschwunden. Eine andere, also waren nur Frauen hier, oder? Habe ich hier was mit einem Mann? Ah ja, hier unten. Ein Mann wurde verloren und verwirrt nach eigener Aussage zur Veranstaltung mitgebracht. Dann empfing er Jesus als seinen Herrn, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und strahlte vor Freude völlig verwandelt. Also kann dir auch passieren, ja. Landest plötzlich in einem Gottesdienst und dir wird alles wieder klar. Der Rest waren nur Frauen hier. Waren die Frauen, die hier berührt wurden. Ja. Frau war schwerhörig, jetzt hört sie wieder klar. Halleluja. So gut ist Gott. Lasst uns die Sammlung segnen. Halleluja. Herr, ich danke dir, Herr, für jeden einzelnen Geber, Herr, auch am Livestream, Herr, danke ich dir, Herr, für jeden einzelnen Geber, Herr. Wir können dir beim Geben, ja, wir können dich einfach nicht übertreffen, Herr. Und wir danken dir, Herr, wirklich, dass wir, wenn wir bei dir eine Anlage tätigen, Herr, dass wir es ja 10-fach, ja, 30-fach, 100-fach wieder zurückbekommen, Herr, auf jegliche Art und Weise, Herr. Du bist derjenige, Herr, der in Fülle gibt, Herr. Du bist derjenige, Herr, der unser Versorger ist, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass wir dir auch danken dürfen mit unseren Finanzen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Herr. Halleluja. Dann lasst uns die Kleidungsstücke noch segnen. Ja, Herr, streckt wirklich eure Hände aus und lasst den Segen wirklich strömen, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr, wo die Heilungsstücke hinkommen, Herr. Danke ich dir für Befreiung, Herr. Ich danke dir für Heilung, Herr. Ich danke dir, Herr, dass sich deine Heilung da drin lagert, so mächtig lagert, Herr, dass Dunkelheit verschwindet und göttliches Leben hineinkommt. In Jesu Namen danke ich dir, Herr. Amen, Amen, Amen, Amen. Halleluja. Und dann lasst uns noch einen Andreas einen Applaus geben für den super Lobpreis bei dir. Danke. Ja, genau, bevor wir zum Ende kommen, zu den Ansagen, noch kurz für alle am Livestream. Ihr habt die Möglichkeit, sobald wir den Schlusssegen gesprochen haben, habt ihr die Möglichkeit anzurufen unter 07158175890. Da habt ihr auch die Möglichkeit, Heilung noch zu empfangen. Ist kein seelsorgerisches Telefon jetzt aufgrund der Zeit, sondern wirklich, da wird konkret für Heilung gebetet, für Befreiung gebetet. Genau, nach dem Schlusssegen könnt ihr anrufen. Gut, und dann kommst du mit den Ansagen noch, Sabrina? Ja. Genau. Okay, wir bitten alle Eltern, ihre Aufsichtspflicht wahrzunehmen und ihre Kinder gleich jetzt nach Ende des Gottesdienstes persönlich abzuholen oben. Unser Kaffee hat noch bis 15 Uhr geöffnet, mit Kaffee, Brezeln, süße Stückle, also genießt die Zeit der Gemeinschaft. Am Dienstag geht's bei uns weiter mit unseren Gloryhäusern ab 19 Uhr, über 40 Mal im ganzen deutschsprachigen Raum und darüber hinaus sogar. Es sind einfach kleine Gottesdienste im privaten Rahmen mit Lehre, Lobpreis, Gebet füreinander, Einstehen füreinander, also seid da wirklich dabei, such dir ein Gloryhaus. Unsere Gloryhausleiter freuen sich auf dich und sie sind alle ganz, ganz wunderbar tolle. Genau. Genau. Am Donnerstag geht's weiter um 17.30 Uhr mit einer tollen Glory House Leiterin, und zwar mit unserer Manuela. Juhu! Und zwar mit der evangelistischen Schatzsuche hier in Filderstadt. Das Team trifft sich im Gebetsraum, um Worte der Erkenntnis zu empfangen. Da gibt es eine Vorlage. Und dann wird einfach ausgezogen bis 19 Uhr hier in der Gegend, um diese Schätze zu finden, die man als Worte der Erkenntnis empfangen hat. Und man kann einfach den Menschen das Evangelium bringen, für die Leute beten. Es ist eine hammerstarke Zeit. Wenn du noch nie dabei warst, darfst du dich an die Manuela wenden. Und ich glaube, das wird wirklich super. Am Donnerstag geht es dann weiter um 19 Uhr, wieder mit einem Gebet. Zusammen beten wir, zusammen stehen wir ein, zusammen wirklich erschüttern wir diese Erde und bringen das Reich Gottes runter auf die Erde. Also seid dabei im Gebet, auch schon hier live oder im Livestream, wenn du hier nicht vor Ort kommen kannst. Um 19.30 Uhr haben wir einen ganz besonderen Glory Life Schulabend, und zwar wird der Yannick Massanel bei uns sein, der ist von Christus für alle Nationen. Ich kenne ihn persönlich, das ist ein junger Mann, der voll für Jesus brennt, voll für das Evangelium brennt, also sei da dabei, sei an diesem Schulabend wirklich live dabei und lass dich von ihm entzünden. Wer noch kein Schüler ist, der darf dreimal schnuppern, oder du kannst einfach Leute mitbringen, die auch schnuppern dürfen. Am Freitag haben wir einen ganz besonderen Abend in Augsburg um 18.30 Uhr und zwar mit unserem Andreas, einen Abend der Heilung. Das heißt, wenn du jemanden kennst, der in Augsburg, in Umgebung, wo auch immer wohnt, der Heilung braucht, lad ihn dazu ein. Wir haben spezielle Flyer auslegen, das wird ein super starker Abend. Oder fahr auch gleich mit, Augsburg 1 Stunde 40, wenn man schneller fährt, geht's schneller. Sei dabei bei unserem Glory Life Zentrum in Augsburg. Okay, ich verkneife jetzt wieder, okay, ich glaube, dass unser Pastor bestimmt nicht so lange braucht mit dem Auto. Okay. Am Samstag haben wir auch einen super starken Einsatz, und zwar von 14 bis 16 Uhr, einen Evangelisationseinsatz in Esslingen. Wir treffen uns hier um 13 Uhr im Jugendgottesdienstraum, gemeinsam Lobpreis zu machen, zu beten, und dann gehen wir raus und bringen das Evangelium den Menschen. Wir heilen Kranke, wir treiben Dämonen aus, wir retten Menschen aus der Finsternis und bringen sie in das Licht. Sei dabei, komm mit, es wird ein super starker Einsatz. Wenn du noch Fragen hast, dann darfst du auf mich zukommen. Parallel dazu trifft sich Connected alle zwischen 13 und 25 hier im Zentrum um 18 Uhr. Auch ihr habt Lobpreis, geistlichen Input, anschließend Zeit der Gemeinschaft. Das sind super starke Abende. Herzliche Einladung da auch dazu. Am Sonntag 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum mit anschließendem Heilungsdienst und Kindergottesdienst für alle zwischen 0 und 16 Jahren. Die Wonneproppen müssten bitte auch zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr angemeldet werden. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst findet der Empfang für alle, die in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind, im Jugendgottesdienstraum mit unseren Pastoren statt. Sie möchten euch gern kennenlernen und einfach, ja, ihr könnt fragenlos werden. Sie werden euch ein bisschen was über Glory Life erzählen. Sei da herzlich eingeladen, wenn du dann noch nicht dabei warst. Und dann, mein persönliches Highlight an dem Sonntag, ist die Taufe. Juhu, wer freut sich auf die Taufe? Juhu! Genau, 30 Minuten nach Ende des Gottesdienstes findet unsere Taufe statt. Hier im Hauptsaal, nehmt euch wirklich vor, dabei zu sein. Das ist so toll, du wirst selber ermutigt. Unsere Täuflinge werden ihre Zeugnisse erzählen. Das ist immer wirklich so berührend. Meistens hat man ein bisschen Pipi im Auge, weil das so schön ist. Denkst du, unser Gott ist so gut. Also sei da dabei. Ja, und dann freue ich mich auch noch, unser Sommerfest ankündigen zu dürfen am 13. Juli. Es wird sehr cool werden. Wir haben mega coole Sachen geplant. Wir haben die Hüpfburgen schon bestellt. Wir machen Kinderschminken. Wir machen Spiel und Spaß. Ja, Martina, du darfst auch hüpfen. Und genau, wir haben Spiele geplant für klein und groß. Wir werden wieder unser Mitbringbuffet haben. Wir werden aber auch grillen. Es gibt Pommes. Ja. Wuhu! Es gibt eine Popcornmaschine. Also wir haben coole Sachen am Start. Und ganz besonders zum ersten Mal Kinderkleider-Bazar inklusive Spielzeugmarkt für alle zwischen 0 und 12 Jahren. Das heißt, wenn ihr verkaufen wollt, wenn ihr sagt, okay, ich habe Kinder, ich will die Kindersachen verkaufen, dann meldet euch gerne bei mir per E-Mail und ihr könnt gerne dann quasi als Verkäufer auch teilnehmen. Es können auch externe Leute als Verkäufer kommen, also wenn ihr Familien habt, die sagen, okay, wir haben viele Kinder, die sind rausgewachsen, was machen wir mit den Sachen, ladet sie ein, die sollen sich bei mir melden, dann können sie auch ihr Sach verkaufen. Und dann habe ich auch den Lebenkicker wieder bestellt. So, dieser Lebenkicker ist sehr cool, aber sehr groß, sperrig und muss abgeholt, weggebracht und aufgebaut werden. Das heißt, damit wir diesen Lebenkicker verwenden können, brauche ich jemand, der ihn quasi mit einem Hänger am Freitag, 11. Juli in Stuttgart abholt und am Montag darauf wieder zurückfährt. Und ich brauche 5 bis 6 Helfer, die am Samstag, 12. Juli ihn mit mir aufbauen. Also wenn du dir vorstellen kannst, mir zu helfen oder ihn zu fahren, es kann auch jemand anders den abholen, jemand anders den wegbringen und so, dann melde dich bitte bei mir per E-Mail oder persönlich, weil das Ding steht halt und fällt mit den Leuten, die mir helfen. Und dann brauchen wir noch Mitarbeiter. Ihr habt gehört, es gibt viele tolle Sachen. Oh ja, genau, und wir verkaufen auch Eis, das habe ich vergessen zu sagen. Genau, ich habe auch eine Eistruhe bestellt und da gibt es viel Eis. Das heißt, ich brauche viele, viele, viele helfende Hände, damit dieser Abend oder dieser Nachmittag wirklich toll wird. Das heißt, wenn du dir vorstellen kannst, wo auch immer zu helfen, dann schreib mir eine Mail oder trag dich mit dem Namen draußen in die Liste ein und dann werden wir wirklich einen super, super, super tollen, schönen Family-Nachmittag haben, wo wir wirklich gemeinsam Zeit verbringen und wo wir wirklich unsere Familie feiern. Und dann darf ich noch unser Feiercamp nochmal bekannt machen, und zwar von Christus für alle Nationen wird es hier bei uns im Zentrum vom 20. bis 25. Juli stattfinden. Das ist quasi eine Woche oder 6 Tage, wo ihr dafür zugerüstet werdet, das Evangelium zu verkünden. Also jetzt nicht in Afrika auf einer Bühne vor 1,5 Millionen Menschen, ich meine, das könnt ihr auch machen, das ist kein Stress, aber jetzt erstmal in deiner Umgebung, auf der Straße, zu Hause, am Arbeitsplatz, dem Postboten, das ist wirklich eine Woche der Zurüstung, wo du lernst, wie predige ich das Evangelium, wie führe ich in Gespräch mit Ungläubigen. Es wird aber auch einen Fokus drauf legen, deine Beziehung zu Jesus zu vertiefen und dich von Menschenfurcht frei zu machen. So, mega coole Woche, ich habe sie gemacht, hammerhart. Meldet euch an, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bei mir. Genau, alle weiteren Infos gibt es im Mai, Juni, Aufbruch, der ausliegt. Okay, dann zum Schlusssegen dürft ihr euch eurem Nachbar zuwenden und ihr dürft ihm zusprechen: Du bist bereit, den Himmel auf die Erde zu bringen, die Herrlichkeit hier zu verbreiten, Zeichen und Wunder zu tun, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und Tote aufzuerwecken. Durch Jesus, der in dir lebt. Es ist der Größere und der Stärkere. Du musst dich nicht mehr fürchten. Deswegen geh vorwärts. Heute, morgen, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Habt den besten Sonntag. Ihr könnt nun anrufen. Alle, die hier sind und Gebet haben möchten, ihr könnt noch nach vorne kommen. Da steht das Heilungsteam bereit. Genau, und die Telefone sind jetzt eröffnet. Genau, habt den besten Sonntag. Amen.